Im Mittelalter gab es Stadtstaaten mit eigener Währung. Und etwas großartig anderes ist Estland auch heute nicht. Ein Stadtstaat mit 1,3 Millionen Menschen und einem Bruttoinlandsprodukt von 15 Milliarden Euro. Heute funktioniert das aber nicht mehr mit einer eigenen Währung. Welche Wahl hatten wir also? Wir müssen irgendwo dazugehören und für uns war klar, wir wollen in die Eurozone. Hardo Pajula steht an einem auf Mittelalter getrimmten Bierstand auf dem Rathausplatz von Tallinn und genießt die Herbstsonne. Eigentlich meidet der Banker die Altstadt von Tallinn. Zu touristisch, sagt er und winkt ab. Doch für ein paar grundlegende Gedanken über Estland sei es genau der richtige Ort, findet Pajula. Der 46-Jährige gilt als einer der angesehensten Finanzexperten des Landes, war zuletzt Chefanalyst der schwedischen SEB-Bank in Estland und arbeitet jetzt als freier Finanzberater. Estland, einer der drei baltischen Tiger, dynamisch, jung und IT-begeistert. Ein solches Image verkauft sich gut und die Esten sind mit Recht stolz auf das, was sie seit ihrer Unabhängigkeit vor mehr als zwei Jahrzehnten aufgebaut haben. Doch davor war Estland ein halbes Jahrhundert lang eine von 15 Sowjetrepubliken. Bis heute verfolgt Moskau die Entwicklung des kleinen westlichen Nachbarn argwöhnisch und die große russischsprachige Minderheit in Estland ist und bleibt ein schwieriges Erbe aus Sowjetzeiten. Estonia. Estland zwischen Hightech und Sowjeterbe. Eine Sendung von Christoph Kersting. Schon in früheren Jahrhunderten, als Tallinn noch Reval hieß und Hansestadt war, seien die Esten Europäer gewesen, betont Hardo Pajula. Und mit dem EU-Beitritt 2004 und der Einführung des Euro 2011 seien sie wieder zurückgekehrt. Mit dem Beitritt Estlands ist die Eurozone aber auch unmittelbar an die Grenze des großen Nachbarn Russland herangerückt. Für die Esten hat das hohe Symbolkraft. Zu oft und zu lange war das kleine Land unter russischer und später sowjetischer Herrschaft. Dieser Stachel sitzt noch immer tief in der Baltenrepublik, die überhaupt erst zweimal in ihrer Geschichte unabhängig war. Zwischen 1918 und 1940 und nun seit 1991, dem Zerfall der Sowjetunion. Der Domberg von Tallinn. Hier thront das estnische Parlamentsgebäude über der Stadt. Direkt gegenüber steht die russisch-orthodoxe Alexander-Niewski-Kathedrale. Eigentlich hätte an dieser Stelle ein Luther-Denkmal im vorwiegend protestantischen Estland errichtet werden sollen. Doch das zaristische Russland, zu dem Estland damals gehörte, untersagte das und ließ Ende des 19. Jahrhunderts die Kathedrale bauen. Eine symptomatische Geschichte. Estland sah sich schon immer im Spannungsfeld zwischen Russland und Westeuropa. Das war ganz entscheidend auch für die Euro-Einführung in Estland, geopolitisch ein klares Zeichen zu setzen. Wir rücken wieder näher an das europäische Kerngebiet heran, weil wir uns historisch und kulturell immer als Teil des Westens empfunden haben. Und je weiter sie vom Kern entfernt sind, umso stärker ist das Bedürfnis nach einem Zeichen der Verbundenheit. Unsere Nachbarn im Norden verdeutlichen das ganz gut. Finnland mit seiner langen Grenze zu Russland hat sofort die Möglichkeit ergriffen, den Euro einzuführen, während Schweden erstmal seine Währung behalten hat. Russland zu zeigen, wohin wir gehören, das war sicherlich einer der wichtigsten Gründe für Estland, den Euro einzuführen. So sehen das viele Esten. Für Brüssel hingegen zählen vor allem nackte Wirtschaftsdaten, wenn es um die Aufnahme in den Euroclub geht. Und die Zahlen, die Tallinn regelmäßig nach Westen meldete, waren beeindruckend. Denn seit ihrer Unabhängigkeit 1991 hatte die kleine Ostseerepublik einen Wirtschaftsboom ohnegleichen erlebt. Jährliche Wachstumsraten von bis zu 12% wurden fast schon zur Gewohnheit. Nicht nur in Estland, sondern auch in Lettland und Litauen. Doch als Musterknabe galt immer vor allem das kleinste der drei Ostseeländer, Estland. Das Land wickelte schon Mitte der 90er Jahre seinen gesamten Geldverkehr über Computer ab. Die Verwaltung wurde flugs auf Internet umgestellt und in der Aktion Tigersprung erhielten bereits 1997 sämtliche Schulen im Land Internetzugang. Der ist für alle Esten ein in der Verfassung verbrieftes Grundrecht, einmalig in Europa. Über 90% aller estnischen Steuererklärungen werden heute digital eingereicht. Die Hauptstadt Tallinn ist quasi eine einzige große WLAN-Zone. Und selbst in der tiefsten Provinz trifft man auf Hinweisschilder mit dem @-Zeichen für freien Netzzugang. Das Internet erspart den Esten bei Wahlen sogar den Gang zur Urne. Doch selbst der rasante Ausbau der digitalen Netze hat indirekt mit der sowjetischen Vergangenheit zu tun. Denn in Estland waren die Telefonleitungen zu Sowjetzeiten derart marode, dass man in den 90er Jahren lieber gleich auf Digitaltechnik setzte. Auch Kinokarten und Parkscheine ordern viele Bewohner von Tallinn, Tartu und Narva, den drei größten Städten im Land, ganz selbstverständlich per SMS. Diese Begeisterung für alles Technische und Digitale brachte dem kleinen Land schnell den Namen Estonia ein. Als Symbol des Erfolgs gilt bis heute vor allem der Name Skype. Das in Tallinn gegründete IT-Unternehmen, inzwischen von eBay gekauft, hat der Videotelefonie per Internet weltweit zum Durchbruch verholfen. Wirtschaftspolitisch suchte Tallinn nach 50 Jahren sowjetischer Planwirtschaft sein Heil in neoliberalen Marktreformen. Die Kündigungsfristen für Arbeiter und Angestellte wurden radikal reduziert, auf zeitweise nur einen Monat. Mit der sogenannten Flat Tax gilt in Estland eine einheitliche Einkommenssteuer von 22%. Und über Jahre schienen zweistellige Wachstumsraten den neoliberalen Kurs der Regierung zu bestätigen. Auch aus heutiger Sicht habe es dazu keine Alternative gegeben, sagt Maren Diale-Schell-Schmidt von der Deutsch-Baltischen Handelskammer in Estland. Ich glaube, der Neoliberalismus war der richtige Weg nach der Unabhängigkeit. Sonst wäre das, was hier in den letzten 20 Jahren passiert ist, nicht möglich gewesen. Sicherlich haben einige Aspekte sind aus dem Ruder gelaufen, insbesondere im Immobilienbereich. Aber das war nicht Schuld der Regierungen, glaube ich. Dabei hatten kritische Stimmen schon vor der globalen Krise angemahnt, dass das enorme Wachstum irgendwann ein Ende haben würde. Nicht nur in Estland, auch in Lettland und Litauen. Einer der Skeptiker ist der Politikwissenschaftler Rainer Kattel von der Technischen Universität Tallinn. Der 37-Jährige sitzt in einer der trendigen Bars am Rand der Tallinner Altstadt und nippt an seinem Milchkaffee. Der ist ein typischer Vertreter des im Wortsinn jungen Estland. Schon mit 28 Jahren wurde Kattel Professor und tatsächlich trifft man bis heute in den Chefetagen von Unternehmen oder in Ministerien nur wenige, die über 45 sind. It was already in 2002, 2003, it was clear that this will not last. Wer die Lage genauer beobachtet hat, dem musste auch schon 2002, 2003 klar sein, der Boom bei uns wird früher oder später vorbei sein. Wir haben uns viel zu stark auf den Konsum konzentriert und dabei vergessen, eine echte wirtschaftliche Substanz zu schaffen, was Industrie und Produktivität angeht. Die globale Krise hat das nur verstärkt. Wir hätten auch so Probleme bekommen. Der Immobilienmarkt zum Beispiel. In Estland konnten Sie ja bis vor 3 Jahren per SMS einen Kredit beantragen. Eine halbe Stunde später kam die Antwort, das Geld ist auf Ihrem Konto. Das kann ja auf Dauer nicht gut gehen. Die Esten haben ganz klar über ihre Verhältnisse gelebt. Und die Regierung hat das noch unterstützt mit niedrigen Steuersätzen. Niemand hat etwas getan gegen die wachsende Blase, die dann geplatzt ist. Mit der Immobilienkrise in den USA stürzte nach 2008 auch die estnische Wirtschaft rasant ab. Statt sich neue Autos und Wohnungen zu kaufen, halten die Esten ihr Geld seitdem lieber zusammen. Die wichtigsten Branchen des Landes, Bauwirtschaft und Immobilien, gerieten ins Trudeln. Viele Menschen verloren ihre Arbeit und können seitdem ihre Kredite nicht mehr bedienen. Ein Teufelskreis, sagt der Wirtschaftsexperte Rainer Kattel. 2009 schrumpfte die estnische Wirtschaft um 13% und die Arbeitslosenquote stieg bis zum Jahr 2010 auf 18%. Nicht die besten Voraussetzungen, um in Brüssel für die Euro-Einführung in Estland zu werben. Noch mehr als die eigenen Wirtschaftsdaten fürchtete die estnische Regierung jedoch, die EU-Kommission könne aufgrund der Griechenland-Misere einen generellen Beitrittsstopp zur Eurozone verhängen. Dass Brüssel im Sommer 2010 trotzdem grünes Licht für die Einführung des Euro gab, lag vor allem am niedrigen Haushaltsdefizit in Estland. Es blieb auch in den Krisenjahren deutlich unter der Maastricht-Grenze von 3%, ganz anders als im benachbarten Lettland. dass es zwischen den baltischen Ländern wirtschaftliche Unterschiede gibt. Das deutlich zu machen, sei Estland mit der Euro-Einführung gelungen, findet der estnische Präsident Tomas Hendrik Ilves. When the crown itself came under pressure, it came under pressure. Als unsere estnische Krone zum Beispiel in Schlingern geriet, hatte das nur wenig mit der Situation in Estland zu tun. Es hatte mit unseren Nachbarn zu tun, aber die Leute sehen da keinen Unterschied. Es heißt dann oft, das Baltikum, Hauptstadt Riga. Wenn dann der lettische Premierminister sagt, wir haben große Probleme, dann schreibt die Financial Times am nächsten Tag, Krise im Baltikum. Und das macht dann Investoren nervös. Tatsächlich hätte den Letten 2009 ohne Milliardenkredite des Internationalen Währungsfonds und der EU der Staatsbankrott gedroht. Auch das größte lettische Geldinstitut, die Parex Bank, wurde nur durch Verstaatlichung vor dem Aus bewahrt. Historisch und kulturell fühlen sich die Esten von jeher Finnland sehr viel näher als ihren südlichen Nachbarn. Finnisch und Estnisch sind verwandte Sprachen, wie Lettisch und Litauisch. Das Wort Baltisch etwa habe streng genommen mit Estland wenig zu tun. Es komme aus dem lettischen Sprachraum, betont der ehemalige Regierungschef und heutige Wirtschaftsminister Juhan Parts. Und er fährt fort: Das Entscheidende ist, dass wir weiterhin einen gesunden Staatshaushalt haben. Der wesentliche Unterschied zu Lettland ist dabei, dass wir in guten Zeiten eine Rücklage geschaffen haben, 10% unseres Bruttoinlandprodukts. Dann haben wir konsequent die öffentlichen Ausgaben gekürzt. Das ist natürlich schwierig und für viele schmerzhaft, weil das auch bedeutet, dass man Renten einfriert, Gehälter einfriert oder sogar senkt. Aber interessanterweise haben die Esten erkannt, dass es anders nicht geht. Die Leute akzeptieren das in einer solchen wirtschaftlichen Lage. Tatsächlich unterstützt die Mehrheit der Esten die liberal-konservative Regierung. Ministerpräsident Andrus Ansip wurde bei den Wahlen im März 2011 im Amt bestätigt, trotz seines rigiden Sparkurses nach der globalen Krise. Heute blickt Europa schon wieder neidisch auf das kleine Land am finnischen Meerbusen. 2011 wuchs die Wirtschaft um fast 8%. Und während die Staatsverschuldung der gesamten Eurozone im selben Jahr bei 82% lag, konnten die Esten auf den fast schon traumhaften Wert von nur 6% Staatsverschuldung verweisen. Doch von positiven Wirtschaftsdaten können sich die Menschen nichts kaufen. Der Durchschnittslohn der Esten liegt bei 800 Euro, die Durchschnittsrente bei 320 Euro im Monat. Viele suchen deshalb ihr Glück im Ausland. Die Abwanderung ist für das kleine Land inzwischen zum ernsthaften Problem geworden. Ein Lager für gebrauchte Autoteile in der Kleinstadt Keila, eine halbe Autostunde westlich der Hauptstadt Tallinn. In 3 Meter hohen Regalreihen türmt sich das Innenleben von ausgeschlachteten Autos. Stoßdämpfer, Motorteile, Türen, Heckklappen. Scheppernde Radiomusik mischt sich mit den Stimmen der Arbeiter. Es riecht nach Öl und Benzin. In einem Werkstattraum im hinteren Teil des Lagers hockt Demis Woll mit einem Kollegen im Fond eines Autowracks. Die beiden Männer wollen die Vordersitze des Wagens ausbauen. Da hilft nur rohe Gewalt. Die Sitze haben sich bei einem Auffahrunfall verkeilt und lassen sich nur schwer lösen. 16 Kollegen seien sie hier im Lager, erzählt Demis Woll in seiner Frühstückspause. Sein Job sei sicher. Doch dafür fährt der 35-jährige Familienvater auch täglich 100 Kilometer nach Keila. Ich pendle schon seit 5 Jahren diese Strecke. Wir leben auf dem Land, östlich von Tallinn. Aber auf dem Land gibt es keine Jobs. Da kann man auf einem Bauernhof arbeiten, sonst nichts. Gute Jobs gibt es bei uns nur in Tallinn, Tartu oder Pärnu, den größten Städten. 1.300 Euro netto verdient Demis. Dazu kommen 400 Euro, die seine Frau mit nach Hause bringt. Das ist nicht schlecht für estnische Verhältnisse. Vor allem Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Lehrer etwa, müssen mit 500 bis 600 Euro monatlich über die Runden kommen, was mittlerweile fast unmöglich ist, denn die Mieten und Preise für Lebensmittel nähern sich westeuropäischem Niveau an. Deshalb wollen immer mehr Menschen weg aus Estland, auch Demis Woll. Main reason is that if you work there for 5 years. Ich habe vor, nach Finnland zu gehen. Vor allem, weil ich Anspruch auf eine finnische Rente erhalte, wenn ich dort 5 Jahre gearbeitet habe. In Finnland ist einfach alles besser. das Gesundheitswesen, Sozialleistungen, Arbeitsbedingungen. Und ich spreche Finnisch, weil meine Großmutter aus der Nähe von St. Petersburg kam, aus Karelien, das heute zu Russland gehört. Finnland ist das bevorzugte Ziel vieler Esten, die ihre Heimat aus wirtschaftlichen Gründen verlassen. Knapp 40.000 Esten leben und arbeiten inzwischen vor allem im Großraum Helsinki. 100.000 sollen es, Schätzungen zufolge, in allen nordischen Ländern sein. Tatsächlich ergab die jüngste estnische Volkszählung im Frühjahr ein alarmierendes Bild. Seit Anfang der 90er Jahre hat die kleine Baltenrepublik fast ein Fünftel ihrer Bevölkerung verloren. Auch der Regierung sei die Tragweite der Auswanderung bewusst, sagt Jürgen Ligi in seinem Tallinner Büro. Der estnische Finanzminister stellt die Problematik jedoch in einen gesamteuropäischen und historischen Kontext. Yes, it's a reality, it's a general European problem. Our families do not have enough. Der Bevölkerungsschwund ist Realität, das ist ein generelles Problem in Europa. Es geht aber nicht nur um Auswanderung. Unsere Familien haben zu wenige Kinder und wir versuchen damit Familienpolitik Anreize zu schaffen. Dann muss man berücksichtigen, dass wir in den 90er Jahren sehr radikale marktwirtschaftliche Umwälzungen hatten. Auch das hat zu Abwanderungen geführt. Im Endeffekt können wir aber nicht viel tun gegen Immigration und niedrige Geburtenraten. Wir hatten ja in unserer Geschichte auch schon eine große Einwanderungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals kamen viele Menschen aus verschiedenen Sprach- und Kulturräumen nach Estland. Und um ehrlich zu sein, hat uns das mehr beunruhigt als jede Auswanderungswelle, weil wir dabei viel von unserer eigenen Kultur verloren haben. Der Finanzminister spricht von verschiedenen Sprachen und Kulturen. Er meint aber vor allen Dingen die Ansiedlung russischsprachiger Menschen in Estland während der Sowjetzeit. Auch wenn Estnisch seit 1991 offizielle Amtssprache ist, bleibt Estland de facto ein zweisprachiges Land. Ein Viertel der Bevölkerung spricht Russisch. In Tallinn sind es sogar 40% der rund 400.000 Einwohner. Und Narva an der Grenze zu Russland ist quasi eine russische Stadt. 90% der 60.000 Einwohner dort sind russischsprachig. Auch wenn Esten im Alltag eigentlich gut auskommen mit den russischen Einwanderern, die Minderheitenfrage ist für das kleine Land bis heute ein schwieriges Erbe aus Sowjetzeiten. Am 26. April 2007 protestierten 2000 Menschen in Tallinn vor einem sowjetischen Kriegerdenkmal. Die jungen russischstämmigen Demonstranten wollten nicht hinnehmen, dass die estnischen Behörden das Denkmal aus dem Stadtzentrum entfernen und auf einem Soldatenfriedhof wieder aufbauen wollten. An diesem und dem folgenden Abend kam es zu blutigen Straßenschlachten mit der Polizei. Ein junger Mann starb, 70 Menschen wurden verletzt, 1000 verhaftet. Aprilnacht nennen die Esten jene Tage, die zu einer Art nationalem Trauma geworden sind. Denn der Denkmalstreit führte den Menschen vor Augen, dass eine über Jahre atemberaubende wirtschaftliche Entwicklung viele blind gemacht hatte für andere Probleme in Estland, sagt der Soziologe Alexei Semjonow. Der Direktor des Informationszentrums für Menschenrechte in Tallinn ist selbst russischer Abstammung und kennt viele der Menschen persönlich, die 2007 protestiert hatten. Das Denkmal störte ja niemanden, auch die Esten nicht. Es war ja auch gar kein sowjetisches Denkmal, sondern erinnerte an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Und das betrifft schließlich alle, auch die Esten. Das Ganze war am Ende eine Provokation, für die nationalistische Kräfte in der Regierung verantwortlich waren. Und für die Russen hier in Estland war das eine Art Identifikationspunkt nach all den Problemen, die sie hier haben, sprachlich und rechtlich gesehen. Das Vorgehen der Polizei jedenfalls war äußerst brutal. Die Leute standen am Anfang ja nur mit Kerzen da. Die Lage eskalierte erst durch das Vorgehen der Polizei. Von den rund 350.000 russischstämmigen im Land besitzt nur die Hälfte die estnische Staatsbürgerschaft. Die restlichen sind Bürger Russlands oder staatenlos. Diese Menschen ohne Pass können durch den EU-Beitritt Estlands heute immerhin visafrei reisen, was vor 2004 unmöglich war. Wer die estnische Staatsbürgerschaft erhalten will, muss einen schriftlichen und mündlichen Sprachtest bestehen und zudem eine Prüfung in Staatsbürgerkunde. Doch immer weniger Menschen beantragen die Staatsbürgerschaft. Das habe auch mit den Ereignissen vom April 2007 zu tun, meint der Soziologe Alexei Semjonow. Durch den Denkmalstreit hätten viele Russischstämmige quasi über Nacht den Glauben an die Politik verloren, findet auch Igor Ivanov. Der 37-Jährige ist Vorsitzender einer Organisation, die sich um die Rechte und die politische Bildung junger Russen in Estland kümmert. Und an diesem Nachmittag hält er einen Vortrag auf einer internationalen Konferenz in Tallinn. Auf der Teilnehmerliste steht hinter seinem Namen zwar Estland, doch Igor ist einer von vielen Staatenlosen im Land. Hier auf meinem Reisepass steht Aliens Passport. Zum Scherz sage ich manchmal, sorry, dass ich heute kein grünes Männchen bin. Aber Spaß beiseite. Dass viele meiner Freunde, so wie ich, die estnische Staatsbürgerschaft nicht annehmen, ist unsere Form des Protests. Ein Boykott. Ich bin hier geboren. Ich lebe gerne hier, zahle meine Steuern pünktlich, spreche Estnisch. Estland ist meine Heimat. Trotzdem bin ich nicht automatisch Staatsbürger dieses Landes. Du wachst morgens auf und jemand sagt dir, du bist ein Niemand, weil du nicht Staatsbürger bist. Im Prinzip ist das wie bei George Orwell. Wir sind alle gleich, aber einige sind gleicher. Obwohl Igor Ivanov in Tallinn geboren wurde und sein Leben lang in Estland verbracht hat, darf er nicht an Parlamentswahlen teilnehmen, geschweige denn als Kandidat für ein politisches Amt aufgestellt werden. Für mich ist Estland heute eine gespaltene Gesellschaft und am unteren Ende stehen wir, die Graupässe. So nennt man uns wegen der Farbe des Reisepasses. Manchmal fühle ich mich wie ein Leibeigener, weil wir Staatenlose nicht nach eigenem Ermessen Entscheidungen treffen dürfen, sondern uns alles von der Bürokratie vorgeschrieben wird. Von einer gespaltenen Gesellschaft mag der Soziologe Alexei Semjonow zwar nicht sprechen, doch auch er verweist darauf, dass sich das soziale Klima, vor allen Dingen nach dem Denkmalstreit 2007, spürbar verändert hat. Ich selbst und auch meine Kinder sind estnische Staatsbürger, weil meine erste Frau Estin war. Ich frage meine Kinder ab und zu, aber sie sagen, dass sie keine Probleme haben wegen ihres russischen Vaters. Wir spüren aber, dass es weniger Kontakte zwischen Russen und Esten gibt als früher. Da war nie so etwas wie eine Feindschaft. Das Verhältnis ist gut. Aber nach 2007 gab es eine Entfremdung. Das spüren wir deutlich. Die Ereignisse vom April 2007 haben nicht nur das Verhältnis zwischen den Menschen verändert, sondern auch die politische Kultur im Land, kritisiert der Politologe Rainer Kattel. Since then I think that all these kind of open protests on the streets have been Man könnte sagen, dass nach den Ausschreitungen jede Art von offenem Protest stigmatisiert worden ist. Nach dem Motto, Esten gehen doch nicht auf die Straße, das tun nur die Russen, weil das gleichbedeutend ist mit, ich bin gegen mein Land. Eine solche Haltung ist aber völlig falsch, denn wie sollen die Menschen so ihre Meinung äußern? Die politische Führung hat da schlicht und einfach versagt. Unser Präsident hat ja gesagt, wenn ihr auf die Straße geht, schadet das der Demokratie. Dabei ist das doch gerade einer der Grundzüge der Demokratie, dass man frei und öffentlich seine Meinung kundtun darf, auch auf der Straße. Die weitere Entwicklung Estlands sieht Rainer Kattel eher skeptisch. Die Krise sei trotz positiver Wirtschaftsdaten längst nicht vorbei. Viele Menschen werden seiner Meinung nach noch Jahre unter einer immensen Schuldenlast leiden. I think we are very fast becoming a periphery in Europe. Man kann das vielleicht mit Teilen von Ostdeutschland vergleichen. Auch bei uns wird eine echte Entwicklung schwierig werden. Tallinn wird es auch in Zukunft gut gehen mit seinen Touristen oder Tartu als Universitätsstadt. Aber ich fürchte, dass große Teile Estlands mehr und mehr entvölkert werden, weil die Menschen von dort in die Städte ziehen oder gleich auswandern. Wirtschaftsminister Juhan Parts sieht die Zukunft des Landes nicht ganz so negativ. Vergleiche zwischen Estland und Westeuropa hält er für problematisch. I think we have to be very cautious of this kind of comparisons, you know. Mit solchen Vergleichen muss man immer vorsichtig sein. Manchmal sprechen wir ja auch davon, dass Estland wie Südfinnland sei. Oder Leute sagen, Estland wird einmal die osteuropäische Schweiz sein oder Singapur. All das halte ich für unrealistisch, weil es die Sache stark vereinfacht. Tatsache ist doch, nicht nur Estland, sondern alle mittel- und osteuropäischen Länder haben den westeuropäischen Lebensstandard längst nicht erreicht. Und diese Unterschiede sieht man auch in der Mentalität, unserem Denken. Natürlich haben wir eine gemeinsame historisch-kulturelle Identität, Rom, das Christentum. Aber wir können den Zweiten Weltkrieg und 50 Jahre Sowjetherrschaft nicht einfach ausblenden. Manchmal treffe ich alte Direktoren, die sowjetische Fabriken bei uns geleitet haben. Denen kann man einfach nicht erklären, dass wir heute in einem völlig anderen System leben. Die schauen mich dann an wie einen Außerirdischen. Aber diese Leute sind ja nach wie vor Teil unserer Gesellschaft und das kann man nicht innerhalb von 20 Jahren ändern. Automechaniker Demis Woll aus der Kleinstadt Keila jedenfalls streut auch weiterhin über Facebook, dass er einen Job in Finnland sucht. Zwei Angebote hatte er schon. Demnächst nimmt er die Fähre nach Helsinki, um sich vor Ort ein Bild zu machen. I don't see the e-thing, the future of Estonia. Es wird ja immer viel über Estland als IT-Standort gesprochen. Yes, it's very comfortable. Estonia. Aber eine echte Zukunft sehe ich darin nicht. Wichtig ist doch, dass wir einen gewissen Wohlstand erreichen. Aber auch da erkenne ich keine echte Entwicklung. Darum glaube ich auch, dass das Leben in der Provinz bei uns sterben wird. Das Leben wird nur noch in Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva sein. Ich jedenfalls würde auch für immer weggehen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Mich hält hier nichts in Estland. Absolut nichts. Absolut nichts.